Der Orientzyklus. Hörspiel in 12 Teile. Nach der gleichnamigen Reiseerzählung von Karl May. Teil 8. In der Strafsache des Königreichs Sachsen gegen Karl Friedrich May wird die Verhandlung fortgesetzt. Also nach der Tat bin ich zunächst nach Freiberg geeilt, wo ich auch die beiden Pelzpillerinen an ein mir unbekanntes Frauenzimmer für 6 Taler veräußert habe. Von da aus bin ich weiter nach dem kleinen Dorf Nauslitz. Da habe ich den neuen Pelz verkauft, für 20 Taler. Den anderen, schon etwas getragenen, älteren Pelz habe ich in Dresden bei dem Pfandleiher Bitterlich in der Schössergasse 19 für 15 Taler verpfändet. Da haben Sie sich also 41 Taler erschwindelt. Und als der Erlös nach wenigen Monaten vertan war, haben Sie sich ja dann wohl nach Leipzig gebannt. Den Ausgangspunkt für sein Unternehmen bildete eine am 20.03.1865, einem Montag, im Leipziger Tageblatt und Anzeiger erschienene Annonce. Ist dann einen anständigen Herrn sofort. May mietete sich noch am selben Tag, und zwar nachmittags gegen 15 Uhr, bei der Wirtin Johanne Rosine Hennig, Witwe eines Essigfabrikanten, ein. Der Sohn Hermann Hennig, beschreibt May, er stellte sich als Noten- und Formenstecher Hermes vor. Sein Weg führte ihn zur Pelzhandlung des Kirchnermeisters Johann Friedrich Gottlob Erler in Rühle. Lieberfutter und dazu Aufschlag und schwarzen Tuchüberzug im Werte von 72 Talern und bat um Übersendung derselben. Seine Wohnung. Noch bevor May in die ermietete Stube zurückkehrte, bemühte er sich um einen Hehler. Interessiert zeigte sich der Möbleur Friedrich August Brock, den May in der Reichsstraße 22 aufsuchte. Kurz vor 17 Uhr liefert Otto Erler, der Sohn des Kirschners, den bestellten Biberpelz in Mays angemietetem Zimmer ab. Nach einer halben Stunde machte ich mich inzwischen doch etwas unruhig geworden, bei den Wirtsleuten Hennig bemerkbar. Während Hermann Hennig und Otto Erler im Polizeiamt Leipzig Anzeige erstatteten, versuchte May, seine Beute bei dem Möbleur Brock zu versilbern. Aber die 40 Taler, die May forderte, waren Brock zu viel. Er stellte sich als Friedrich vor. May eilte mit seiner heißen Ware in die Hallische Straße 5 in die Wohnung einer Frau Bayer, Ehefrau des Barbiergehilfen Wilhelm Bayer. Dass ich am folgenden Tag könne, verlangte eine Anzahlung von 10 Talern. Als die Frau Bayer am Morgen des folgenden Tages, etwa gegen 8 Uhr im Leihhaus ankam, wurden sowohl der Pelz als auch sie selbst zurückgehalten. Der Herr Friedrich nahm das Geld und sagte, er würde am nächsten Tag wiederkommen und das Restgeld abholen. Bestätigte, dass es derselbe Biberpelz sei, den er gestern an den jungen Mann verkauft habe. Der Pelz wurde einbehalten. Auf May aber warteten wir vergeblich. Erst am Nachmittag des 26. März, einem Sonntag, meldete May sich wieder. Allerdings nicht er selbst. Vielmehr engagierte er einen Packträger, Karl Heinrich Müller, den er mit einer Vollmacht ausgestattet in die Hallische Straße 5 beorderte. Anstatt nun aber auf die Polizei zu warten, liefen der Packträger und Hermann Hennig hinaus ins Rosental, wo May den Packträger mit Geld erwartete. Es kam zu einem Handgemenge, das endgültig erst die zwei inzwischen herbeigeeilten. Hier verhielt sich May zunächst ganz regungslos und anscheinend leblos. Und konnte selbst dann noch nicht zum Sprechen veranlasst werden, als man den Polizeiarzt hinzuzog. Erst später gab er an, dass er Karl Friedrich May heiße. Die öffentliche Hauptverhandlung vor dem Königlichen Bezirksgericht Leipzig fand am 8.6.1865 unter Vorsitz von Gerichtsrat Hermann Gareis statt. Legte er ein volles Geständnis ab. Das Urteil lautete nach Artikel 285 Ziffer 3 und Artikel 276 Ziffer 3 sowie nach Artikel 78 Absatz 1 und 2 des Sächsischen Strafgesetzbuches von 1855 wegen mehrfachen Betrugs auf 4 Jahre und einen Monat Arbeitshaus. Ich sehe hier, Sie haben sich in Penig als Augenarzt vorgestellt und sogar auf Wunsch des Schneidermeisters einen in demselben Hause wohnhaften augenkranken jungen Mann auskultiert, außerdem noch ein Rezept verfertigt, auf dem alle darauf vorkommenden lateinischen Worte fast ohne Ausnahme korrekt geschrieben sind. Woher können Sie denn sowas? Ich war selbst als Kind 4 lange Jahre erblindet. Dr. Med Heilig, Augenarzt. Da verbirgt sich ja wohl ein ziemlicher Hang zur Renommisterei. Ein Betrüger, der sich heilig spricht und sich Hermes, nach dem Gott der Diebe nennt, legt ja nun wohl auch ein ziemlich unverfrorenes Verhalten gegenüber der Obrigkeit an den Tag. Wie war das denn mit dem Beil, das Ihnen während des Handgemenges mit dem Packträger Müller unter dem Rock vorgeglitten war? Dieses Beil war Eigentum meines Logiewirts Schule und ich führte es nur deshalb bei mir, um es in Leipzig schärfen zu lassen. An einem Sonntag? Ich wollte vielleicht damit drohen, aber zugeschlagen hätte ich damit nie. Brutalität ist meinem Wesen fremd. Die Einlieferung in das Arbeitshaus zu Zwickau erfolgte am 14.06.1865. Wir kamen von Kirkilisar und hatten die schlanken Minarets der Selimäe schon längst vor uns leuchten sehen. Von Weitem bot uns Adrianopel einen prächtigen Anblick dar. Als wir es aber erreicht hatten und durch seine Straßen ritten, ging es wie mit allen anderen Städten des Orientes. Sie verlieren in der Nähe ihre Schönheit und erfüllen niemals das, was sie aus der Ferne versprechen. Ulam, den wir aufsuchen wollten, wohnte in der Nähe des Ütsch-Cherifilet und sein Haus zeigte einen ganz ungewöhnlichen Reichtum. Ulam selbst war eine höchst ehrwürdige, imposante Erscheinung. Isla sagte mir, dass ihr kommt, um mich vor einem schweren Verluste zu bewahren. Sprich du für die anderen. So sage mir, ob ein Fremdling seit einiger Zeit in deinem Hause wohnt. Ja, ein frommer Mann aus Konya. Wie nennt er sich? Abd el-Mirhatta ist sein Name. Er kehrt heute Abend zurück. So wird er heute Abend unser Gefangener sein. Allah Karim! Warum wollte er ihn gefangen nehmen? Er ist kein anderer als Barut de la Massad, der Mann, welcher Seniza, das Weib Islas, aus ihrer Heimat entführte. Lass dir alles von Isla erzählen. Ulam erschrak und Isla erzählte. Auch als Isla geendet hatte, wollte der alte Handelsherr noch nicht glauben, dass er es mit einem Verbrecher zu tun habe. Endlich wurde es dunkel. Aber wohl noch an die 2 Stunden vergingen, ehe wir den Schritt eines Pferdes vom Hofe herauf erklingen hörten. Und eine Viertelstunde später benachrichtigte uns einer der Diener, dass der Herr mit seinem Gaste sich zum Abendmahle gesetzt habe. Wir gingen hinab und näherten uns mit leisen Schritten dem Selamlük, welches jetzt durch eine Ampel hell erleuchtet wurde, und nahmen zu beiden Seiten hinter den Pfeilern Platz. Es ist Barut de la Massa. Es gibt da einen Turm. Er ist 40 Fuß hoch. Dort hat es einen Kampf gegeben und 2 Männer stürzten in den Tod. Wirklich? Ja. Der eine war ein Grieche namens Poletis. Und der andere trug den Namen Ibrahim Mamur. Der Usta? Der Usta? Durch die Anwendung des Wortes Usta hatte er sich verraten. Auch Ulam musste nun wissen, woran er war. Doch ließ er sich nichts merken. Wer hat sie herabgestürzt? Ein Araber aus Tunis, aus der Gegend des Schott-Cherib, der eine Blutrache gegen einen gewissen Hamd el-Amasad hat. Dieser Amasad hat einen fränkischen Kaufmann in Bälde ermordet, den Neffen desselben erschossen und dann auch den Vater jenes Arabers auf dem Schott umgebracht. Der Sohn sucht ihn um. Allah, Kerim, was es für böse Menschen gibt. Dieser Mörder hat einen Bruder, welcher Barut el-Amasad heißt und ein ebenso großer Schurke ist. Er hat die Tochter eines Freundes entführt und als Sklavin verkauft. Sie ist dem Käufer wieder entrissen worden, welcher kein anderer als jener vom Turm gestürzte Ibrahim Mamur war. Isla ben Maflai, ein Verwandter von mir, hat Seniza zum Weibe genommen. Er hat sich aufgemacht, diesen Barut el-Amasad aufzusuchen und zu bestrafen. Wird er ihn finden? Sicher. Sie kennen seinen Namen, den er jetzt... Wirklich? Wie nennt er sich? Abd el-Mirhatta. Das ist ja mein Name. Allerdings. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich jener Barut bin? Ich glaube es nicht, sondern ich bin überzeugt davon. Schurke. Schurke nennst du mich? Tue das nicht noch einmal, sonst... Sonst? Was wird sonst geschehen? Isla ben Maflai. Ja, Isla ben Maflai. Hier ist noch ein anderer, der mit dir zu reden hat. Er wandte sich zur anderen Seite, da stand Osko vor ihm. Mit diesem Rufe stieß er Isla zurück und wollte entspringen. Er hatte bereits die Säulen erreicht. Da trat Hale vor und stellte ihm ein Bein. Er fiel über dasselbe hinweg und stürzte zur Erde nieder. Sprang wieder auf, aber da hatte mein guter Hale ihn schon am Kaftan gepackt und riss ihn zu Boden. Dieser Mann war ein Feigling. Als er sich von so vielen ergriffen sah, machte er nicht den geringsten Versuch der Gegenwehr. Er ließ sich ruhig binden und auf den Boden niedersetzen. Er gehört mir. So wollen es die Gesetze der Schwarzen Berge. Ihr habt mir versprochen, diesen Mann dem Richter zu übergeben. Und ich hoffe, dass ihr Wort halten werdet. Ich werde noch jetzt zu dem Richter gehen, damit er diesen Menschen abholen und gefangen nehmen lässt. Und ich schwöre dir bei Allah und dem Propheten, dass er seine Pflicht erfüllen wird. Barut el-Amasad wurde eingeschlossen und Ulam begab sich zu den Beamten. Da bemerkte ich etwas auf dem Boden liegen. Leuchte einmal nieder. Was liegt hier? Das ist ein Stück, welches ich Barut el-Amasad aus seinem Kaftan gerissen habe. Da hängt noch die Tasche daran. Ist etwas drin? Ein Stück Papier. Hier ist es. Es war ein winzig kleines, aber mit einem großen Siegel versehenes Briefchen. Drei kurze Zeilen standen darin. Sie waren in arabischer Schrift geschrieben und zwar so klein, dass ich sie hier unmöglich lesen konnte. Ich steckte also das Briefchen zu mir, um es später genauer zu inspizieren. Als Ulam zurückkehrte, folgten ihm mehrere Kawassen, welche den Gefangenen abzuholen hatten. Er wurde ihnen übergeben und als sie mit ihm verschwunden waren, konnten wir mit dem Bewusstsein zur Ruhe gehen, unseren Wirt vor Nachteil bewahrt und einen bösen Menschen unschädlich gemacht zu haben. Das Verhör fand am späten Nachmittag des nächsten Tages statt und war ein öffentliches. Es hatte sich zahlreiches Publikum eingefunden. Ein jeder Einzelne von uns musste seine Aussage tun und der Gefangene saß dabei, um es zu hören. In diesem Augenblick machte sich im Publikum eine Bewegung geltend, welche an sich zwar unbedeutend war, einem aufmerksamen Beobachter aber nicht entgehen konnte. Ich lasse mich nicht schlagen, weil ich kein Moslem bin, sondern ein Christ. Es drängte sich nämlich ein Mann langsam, doch nachhaltig von hinten nach vorne. Er war lang und hager gebaut, sein langer Hals, die Habichtsnase, das lange, schmale Gesicht mit dem herabhängenden Schnurrbart, die außerordentlich gewölbte Brust. Das alles ließ mich in ihm eher einen Armenier vermuten. Ich bin in diesem Augenblick englischer Untertan. Barut el-Amassad bemerkte den Fremden. Der Kadi machte ein sehr enttäuschtes Gesicht. Er hatte es sich vorgenommen gehabt, dem in Adrianopel so hoch angesehenen Ulam nach allen Kräften zu Diensten zu sein. Und nun kam ihm diese Aussage des Armeniers dazwischen. Führt ihn in das Gefängnis zurück und bewacht ihn zehnfach strenger als alle anderen Gefangenen. Der Armenier wurde abgeführt und warf vorher einen Blick des Triumphes und Einverständnisses auf den Fremden, welcher diesen Blick erwiderte, ohne dass dies außer von mir bemerkt worden wäre. Die Sitzung war beendet und die Zuschauer entfernten sich. Auch der Fremde verließ jetzt den Ort. Er schritt langsam und nachdenklich dahin und ich folgte ihm wohl 10 Minuten lang. Da wendete er sich ganz plötzlich und rasch um. Folgst du mir etwa? Es geht dich mein Weg an. Sehr viel. Er scheint der Meinige zu sein. Wohl dir, wenn es so ist. Denn der Weg, den ich gehe, ist ein ehrlicher und offener. Willst du etwa damit sagen, dass der Meinige dies nicht sei? Ich kenne deine Wege nicht und habe nichts mit dir zu schaffen. Das hoffe ich. Warum sollst jetzt du einmal vorangehen? Mir gleich. Ich schritt weiter, ohne mich nach ihm umzusehen. Aber mein Ohr war geübt genug, sich von ihm nicht täuschen zu lassen. Ich hörte seine Schritte hinter mir. Dann entfernten sie sich. Sie sollten leise sein, aber ich vernahm sie doch. Rasch drehte ich mich um und lief zurück. Richtig. Dort eilte er hinab und bog in den Kleiderbazar ein. Unter dem Tore einer Karawanserei blieb er stehen und suchte die Gasse nach mir ab. Ich trat rasch zu dem nächsten Händler hinein. Effendi, ich verfolge einen Mann, der mich kennt, mich aber nicht mehr erkennen soll. Hast du ein blaues Turbantuch und einen Mantel? Schnell, schnell, sonst entgeht er mir. Lala, du bist ein Gisli Aramce, ein geheimer Sucher, ein Geheimweise. Weißt du nicht, dass der Großherr Hilfe von dir fordert, wenn es gilt, einen flüchtigen Verbrecher zu ergreifen? Ich warf mir den Mantel über und wand mir das Tuch als Turban um den Kopf. Ich hatte den Armenier dabei die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen. Der Kleiderhändler folgte mit seinem Auge der Richtung meines Blickes. Effendi, meinst du den Mann, der da drüben im Tore steht? Ja, ich kenne ihn. Ich habe Kleider von ihm gekauft, aber ich habe großen Schaden dabei gehabt. Die Kleider waren Männern, die man auf der Straße angefallen hatte, abgenommen worden. Wer ist er? Er kleidet sich wie ein Bulgare, aber er ist ein Armenier und heißt Manach el-Barsha. Er ist Einnehmer des Karaj, der Kopfsteuer für die Nicht-Muslimen in Uskup. Und wo befindet er sich hier? Wenn er in Edrene ist, so wohnt er in dem Meham des bulgarischen Gastwirtes Doxati. Wie finde ich diesen? Er bewohnt das Haus gleich neben dem griechischen Metropoliten. Für einen kurzen Moment hatte ich nicht nach dem Tore gesehen. Jetzt stellte ich fest, dass dieser Manach el-Barsha verschwunden war. Auf einen Blick die Gasse hinunter brachte kein besseres Ergebnis. Es war sicher ein sehr glücklicher Umstand, dass ich hier jemanden gefunden hatte, der diesen Manach el-Barsha so genau kannte. Wer weiß, wie lange ich sonst hätte suchen und fragen müssen. Eine Verkleidung war nun nicht mehr nötig. Ich tauschte meine Kleider zurück und gab dem Händler, der mir vor Dankbarkeit die Hände küsste, einen kleinen Betrag zum Danke. Ich ging aber nicht gleich nach Hause zurück, sondern suchte ein Hammam, ein türkisches Bad, auf. Über die türkischen Bäder wird so viel geschrieben, dass eine Bemerkung hier überflüssig wäre. Als ich das Hammam verließ, fand ich den Abend so köstlich, dass ich mich entschloss, noch einen kleinen Spaziergang entlang der Arda zu machen, welche sich hier in die Mariza ergießt. Es mochte eine Stunde nach Mitternacht fehlen, als ich mich auf den Weg nach Hause machte. Als ich Hulams Haus wieder erreichte, wurde ich schon seit längerer Zeit erwartet. Sidi, ich sage dir, dass ich große Sorge um dich gehabt habe. Sorge um mich? Warum? Warum? Weißt du denn immer noch nicht, dass ich dein Freund und Beschützer bin? Das weiß ich allerdings, mein guter Hale. Nun, als Freund hast du mir zu sagen, wohin du gehst, und als Beschützer hast du mich sogar mitzunehmen. Ich konnte dich nicht gebrauchen. Mich nicht gebrauchen? Du hast mich gebrauchen können in der Sahara. in Ägypten, am Tigris, in Kurdistan, in den Ruinen, deren Name mir nicht sogleich einfällt, in Stambul und überall. Hier aber willst du mich nicht gebrauchen können. Das glaube ich nicht. Weißt du, dass es hier ebenso gefährlich ist als in der Sahara? Warum? Weil man hier seine Feinde vor lauter Menschen nicht sehen kann. Oder glaubst du etwa, ich wisse nicht, dass du dich eines neuen Feindes wegen entfernt hast? Ich folge stets deinen Augen und sehe, was sie tun. Du hast unterdessen von mir gelernt, nicht wahr? Wir haben uns gegenseitig unterrichtet, Sidi. Was du konntest, das habe ich von dir gelernt. Und was ich wusste, das hast du von mir angenommen. Was du da sagst, muss einer sorgfältigen Prüfung unterworfen werden. Wir wollen einmal sehen, ob du wirklich so klug bist, wie du denkst. Sidi, willst du mich etwa beleidigen? Ich bin dir ein treuer Diener gewesen, seit ich dich kenne. Ich habe dich beschützt in allen Gefahren des Leibes und der Seele. Ich bin dein Freund und dein Gönner, denn ich habe dich so lieb, dass ich gar nicht weiß, wie mein Herz mir gehöre. Dir oder meiner Hanne, der Blume der Frauen. Ich habe mit dir gehungert und gedürstet, geschwitzt und gefroren. Ich habe mit dir und für dich gekämpft. Kein Feind hat meinen Rücken zu sehen bekommen, denn es wäre mir eine Schande gewesen, dich zu verlassen. Und nun willst du sehen, ob ich klug bin. Für dies alles hast du nichts als eine Beleidigung. Sidi, ein Fußtritt hätte mir nicht mehr getan als dieses Wort. Der brave Mensch meinte es ernst. In seinen Augen bemerkte ich einen feuchten Schimmer. Es war natürlich weder meine Absicht gewesen, ihn zu kränken, noch ihn zu beleidigen. Darum legte ich ihm beruhigend die Hand auf die Schulter. So habe ich es nicht gemeint, mein guter Halef. Ich wollte nur sagen, dass es bestimmt bald eine Gelegenheit gibt, deine Klugheit zu bestätigen. Sage mir diese Gelegenheit, Sidi, und du wirst sehen, dass ich deines Vertrauens würdig bin. Ich berichtete nun in knappen Worten, was ich alles erfahren hatte. Doch kaum, dass ich meinen Bericht geendigt hatte, hörten wir Rufe von der Treppe. Wo ist der Effendi? Es war Osko, der atemlos und mit hochrotem Gesicht in das Zimmer stürzte. Wo sind Sie? Hinter ihm beeilten sich Ulam, Omar Ben Sadek und Isla Ben Maflay, Schritt zu halten. Was, Osko? Was ist geschehen? Als du uns so plötzlich verließest, beschloss ich, mich vor den Sindan, in dem man den Gefangenen brachte, zu postieren, um darüber zu wachen, dass er nicht entfliehen kann. Ja, und dann? Als es dunkelte, kam einer, welcher sich öffnen ließ. Er trat ein und kam nach einiger Zeit mit noch zwei anderen wieder heraus. Hast du einen erkannt? Nein, es war ja dunkel. Trotzdem meinte ich, in einem der drei Männer Barud el-Amassad wiedererkannt zu haben. Ich verfolgte sie bis zu einem Gasthause, welches einem bulgarischen Wirte gehört. Doxati? Ja. Ich war kaum an dem Hause angekommen, da öffnete sich die Hoftüre und die drei Männer stürzten auf Pferden, zwei Schimmeln und einen braunen heraus und galoppierten die Gasse hinunter. Ja, und dann? Was hast du getan? Ich habe den Wirt des Gasthauses befragt. Er gab mir bereitwillig Auskunft, dass es sich um einen Mann namens Manach el-Barsha gehandelt habe. Die beiden anderen seien ihm unbekannt. Barud el-Amassad ist mit Hilfe dieses Manach el-Barsha entkommen. Vielleicht ist der Dritte ein Schließer des Gefängnisses. Er ist mir entkommen. Wieder einmal ist mir Barud el-Amassad entkommen. Wie in Gedanken hatte ich eine Hand in eine der weiten Hosentaschen gesteckt und fühlte, dass da etwas unter meinen Fingern knisterte. Schnell zog ich die Hand heraus. Das Briefchen. Na, der Zettel, den wir in Barud el-Amassads Tasche gefunden haben. Ich hatte ihn ganz vergessen. Vielleicht finden wir doch eine Spur, die uns weiterhilft. Kannst du die Zeilen lesen, Effendi? Ich musste das verneinen. Mm-mm. Der Zettel ging aus einer Hand in die andere. Mm. Vergeblich. Niemand vermochte ihn zu lesen. Effendi, denkst du nicht, dass die Schrift eine geheime ist? Ja, du kannst recht haben. Sa'ilani. Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist alles verkehrt geschrieben. Du hast Ila gelesen. Mhm. Umgedreht würde es Ali lauten. Richtig. Das ist ein Name und zugleich ein serbisches Wort, welches aber bedeutet. Ni heißt umgekehrt in, das ist rumänisch und bedeutet sehr. Lies einmal alle drei Zeilen von links nach rechts, anstatt von rechts nach links. In Pripe beste la caranorman kan alisa panahir menelikte. Das ist jedenfalls ein mit Absicht gebrauchtes Gemisch von rumänisch, serbisch und türkisch und lautet sehr schnell, Nachricht, in caranorman kan, aber nach dem Jahrmarkt in Menelik. Melnik? In einigen Tagen ist Markt in Melnik. Und Karanormankan? Wer kennt diesen Ort? Wo mag er liegen? Niemand kannte ihn. Die Hauptsache ist, dass die Nachricht erst nach dem Jahrmarkt von Melnik nach Karanormankan gebracht werden soll. Dieser Barud el-Amassad ist nach Melnik. So wollen wir keine Zeit verlieren und möglichst schnell aufbrechen. Es lässt sich in kurzen Worten sagen, dass wir in 2 Stunden Reise fertig im Hofe hielten. Wir waren 4 Personen. Osko, Omar, Halef und ich. Ich hatte geglaubt, Adrianopel in der Richtung nach Philippe verlassen zu können. Nun aber ging es anders. Nach Westen zu, an der Arda hin. Größeren Anstrengungen und Gefahren entgegen, als wir ahnten. Im Morgengrauen rasteten wir, machten uns aber bald wieder auf. Der Weg war kaum als Straße zu bezeichnen. Als wir am späten Nachmittag in die kleine Ortschaft Bugieux erreichten, kam uns ein Mann entgegen. Salam! Gibt es in diesem Ort, den Allah segnen möge, vielleicht einen Bekchi? Der Gefragte trug einen riesigen Saras an der Seite, einen fürchterlichen Knüppel in der rechten hatte über den Fess ein Tuch geschlagen, welches früher jedenfalls eine Farbe gehabt hatte, jetzt aber nur so vom Schmutz starrte, und ging barfuß. Saber, Saber! Geduld? Kennst du vielleicht dieses Ding? Halef hatte zur Nierpferdpeitsche gegriffen. Der Gefragte warf sich in Positur und griff an den Säbel. Kennst du dieses hier, Kleiner? Kleiner? Keine Übereilung, Halef. Dieser Mann wird mir meine Frage schon beantworten. Hier sind zwei kupferne 5-Para-Stücke. Also, gibt es hier einen Nachtwächter? Gib mir das Geld. Hier ist die Antwort. Ja, es gibt einen Bekchi. Das Geld? Hier. Du selbst bist der Bekchi. Ja. Warum sagtest du das nicht gleich? Ich habe es nicht nötig. Hast du noch Geld? Genug. Ich will dich für alle weiteren Fragen gleich vorausbezahlen. Halle! Ein Wink von mir und die Peitsche des kleinen Hatschi klatschte auf den Rücken des Nachtwächters der Untertanen des Padischahen. Er wollte zurückspringen, aber der kleine Hatschi hatte sein Pferd so sicher zwischen den Schenkeln, dass er den Mann an die Wand drängte und immer neue Hiebe fallen ließ. Ich gab Halef einen Wink abzulassen und er gehorchte. Was geht hier vor? Wer seid ihr? Ich bin der Kaya dieses Dorfes. Ihr habt euch an meinem Nachtwächter vergriffen. Folgt mir augenblicklich. Ich werde die Sache untersuchen und ihr sollt eure Strafe finden. Kaya, siehe dir einmal diese Reiter an, welche mich begleiten. Du hast einen Nachtwächter. Ich aber habe diese drei Männer bei mir. Ahnst du nun, dass ich ein ganz anderer Mann bin als du? Wer bist du? Mensch, Wurm! Wie kannst du verlangen, dass ein solcher Herr dir sage, wer er ist? Aber ich will dir in Gnaden mitteilen, dass du vor dem hohen und edlen Hatschi Effendi Karaben Emsi Bey stehst, dem Allah noch viele tausend Sommer geben möge. Die Winter gar nicht mitgezählt. Ich hoffe, dass du schon von ihm gehört hast. Nein. Nie. Was? Nie? Soll ich etwa dein Gehirn so lange zusammendrücken lassen, bis der richtige Gedanke hervorgebracht wird? Denke nach! Ja, ich habe von ihm gehört. Das ist dein Glück, Kaya. Nun aber höre, was dieser erhabene Effendi und Emir dir zu sagen hat. Kamen während der letzten Nacht Fremde in das Dorf? Nein. Sind keine Fremden durch das Dorf geritten? Nein. Es sind keine Fremden durch das Dorf geritten. Gut. Kaya, wo ist deine Wohnung? Das Haus da drüben. Ohne mich nach ihnen umzusehen, schritt ich nach dem mir bezeichneten Hause und trat in die Türe. Die beiden Genannten traten unmittelbar hinter mir ein. Effendi, ich will euch warnen. Wenn ihr mich weiter belügt, werde ich euch nach Adrianopel schaffen lassen. Und zwar vor den Vizekönig selbst. Hä? Es sind Fremde in der Nacht durch das Dorf gekommen. Drei Reiter. Auf zwei Schimmeln und einem Braunen. Sprachen sie mit ihr? Ja, sie fragten mich, wie unser Kaya heiße. Und als ich den Namen sagte, begehrten sie, zu ihm geführt zu werden. Effendi, ich hatte Angst. Vor wem denn? Vor Manach Elbasch. Ah, so kennst du ihn. Er ist Einnehmer der Kopfsteuer in Uskup. Aber ich hörte kürzlich, dass er höhere Steuern erhoben hat, als er durfte. Und dass er deshalb geflohen sei. Er ist in die Berge gegangen. In die Berge gehen heißt unter die Räuber gehen. So hattest du, sobald er zu dir kam, die Verpflichtung, ihn festzuhalten. Effendi, das wäre mein Tod gewesen. Hätte ich ihn gefangen genommen, so wären seine Freunde gekommen und hätten mich getötet. Ich habe ein Wort mit dir zu sprechen. Was ist es? Komm her, mach geschwind. Nur nach Rede. Schick. Einer von den Einwohnern hier gab mir einen verstohlenen Wink und entfernte sich hinter das Haus. Ich folgte ihm so unauffällig wie möglich und da sagte er, dass er uns etwas mitteilen wolle, wenn wir ihm 10 Piaster bezahlen. Ich werde zu ihm gehen. Bleibe einstweilen hier, damit diese zwei Männer sich nicht gegen uns verständigen können. Ich sah eine viereckige Umzäunung, innerhalb deren sich mehrere Pferde befanden. In der Nähe stand ein Mann, der augenscheinlich auf mich wartet. Willst du bezahlen, Effendi? Ja. So gib her. Hier. Sie sind da gewesen. Der Kaya hat ihnen ein Pferd vertauscht. Einen Schimmel. Sie wollten drei Schimmel haben und ließen das andere da. Ist das alles, was du mir sagen wolltest? Nein. Der Kaya hat in Ismilan eine Schwester, deren Mann der Bruder der Shooter ist. Das war allerdings so wichtig, dass ich vor Überraschung einen Schritt zurückwich. Auf der Balkanhalbinsel hat dem Räuberunwesen niemals gesteuert werden können. Ja, gerade in den gegenwärtigen Tagen berichten die Zeitungen fast ununterbrochen von Aufständen, Überfällen, Mordbrennereien und anderen Ereignissen, welche auf die Haltlosigkeit der dortigen Zustände zurückzuführen sind. Da oben nun, in den Bergen des Shardak, zwischen Prisrendi und Karkandelen, machte ein Skipetar von sich reden, der mit den Unzufriedenen, die er um sich versammelt hatte, bis hinüber zum Kurwetska-Planina-Gebirge und bis herab in die Täler des Babuna streifte. Seinen eigentlichen Namen wusste niemand. Elasfar, Serik, Schut, so wurde er genannt, je nach der Sprache, deren man sich bediente. Diese drei Wörter bedeuten der Gelbe. Vielleicht hat er diese Färbung infolge einer Gelbsucht erhalten. Schuta ist das serbische Femininum von Schut und bedeutet die Gelbe. Diese Männer tragen ein Erkennungszeichen. Sie nennen es die Kopce. Ist die Kopce ein Knopf aus Silber? Ja. Sie bildet einen Ring, in welchem sich ein Schakan, gravierte Beile an hölzernen, mit Fischhaut überzogenen Schäften befindet. Diese Schakane wurden früher von den Haidukken an der rechten Seite getragen und zum Werfen und Hauen benutzt. Gezielt wurde damit stets nach dem Kopfe. Ja, woher weißt du? Ich habe diese Kopfsche schon einmal gesehen. Manach El-Barscha hatte eine solche Kopfsche an seinem Fes. Einige Männer, welche in Adrianopel bei dem Kadi die Verhandlung gegen Barut el-Amassad mit anhörten, trugen sie auch. Bist du zufrieden? Ja, sehr. Bist du in Ismilan bekannt? Ja. So kennst du wohl auch den Schwager des Kaya, von dem du behauptest, dass seine Schwester das Weib des Kapitän sei. Er ist Silacci, der Waffenschmied. Und hat zugleich ein Kaffeehaus, wo seine Waffen zum Verkaufe aushängen. Sein Name ist Desilin. Wo wohnt er? In der Gasse, die nach dem Dorf Chatak führt. Und wie kommt es, dass du deinen Vorgesetzten gegen mich vereinst? Das ist eine lange Geschichte, von der ich dir nur so viel erzählen kann, dass ich heute nicht mehr der bin, der ich in früheren Zeiten war. Du gehörtest zu den Verlorenen. Genügt es dir, wenn ich dir sage, dass ich es nicht mehr bin? Und der Kaya? Der Kaya ist kein guter Mensch. Und alle leiden unter seiner Ungerechtigkeit. Ich öffnete noch einmal meine Börse und legte ihm eine größere Summe in die Hand. Sie war um vieles größer als die 10 Piaster, die er sich als Lohn erbeten hatte. Effendi, ich danke dir. Aber nun schweige, so wie ich verschwiegen sein werde. Ich ging nun gar nicht mehr in das Innere des Hauses zurück. Ich forderte meine Freunde auf, Halef zu rufen und mir zu folgen. Natürlich berichtete ich ihnen sofort, was ich erfahren hatte. Wenn Barut el-Amassad und Manach el-Barscha zur Bande des Schut gehören, werden wir sie niemals wiederfinden. Wir müssen ihnen schnell nachsetzen, um ihre Absichten zu vereiteln. Ach, ich werde allein reiten. Nimm mich mit, Sidi. Hab keine Sorge, mein lieber Halef. Ich bin ja gut beritten und ebenso gut bewaffnet. Dich kann ich unmöglich mitnehmen, da du doch der Anführer der Übrigen sein musst. Das schmeichelte seinem Stolz. Er willigte also in meinen Plan und so gab ich ihm, Osko und Omar meine Weisung und verabschiedete mich. Ich ließ den Rapphengst laufen und konnte schon nach kurzer Zeit die anderen nicht mehr hinter mir erblicken. Die Sonne hatte sich immer mehr gesenkt und war sodann hinter den fernen Bergen verschwunden. In einem kleinen Dorfe übernachtete ich in einem einfachen, aber sauberen Gasthof. Ja, es waren drei Reiter auf Schimmeln, die es scheinbar sehr eilig gehabt hatten, vorbeigekommen. Am nächsten Morgen machte ich mich früh wieder auf den Weg. Ich passierte einige Maisfelder, als ich zu meiner Rechten in ziemlicher Entfernung von mir einen Reiter auftauchen sah, welcher dieselbe Richtung zu verfolgen schien. Auch er bemerkte mich und hielt nun nach mir herüber. Allah bilirse! Gott sei mit dir! Teşekkür ederim, ich danke dir. Wohin reitest du? Nach Kabash. Ich auch. Darf ich dein Gefährte sein? Wenn du es mir erlaubst, so kannst du dich nicht verirren. Er machte keinen angenehmen Eindruck auf mich. Reitest du von Kabash? Aber dies war kein Grund, ihn zu beleidigen. Ja? Er konnte trotzdem ein braver Mensch sein. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Nur zu. Was ist es? Ich habe hier eine Gabe. Kuchen und Brot. Sie sind für den Bettler Saban. Er hat eine Hütte hier am Wege und ist sehr elend und krank. Ich habe versprochen, ihm das Paket zu überbringen. Es ist nun aber so, dass dieser Saban nicht gut auf mich zu sprechen ist, wegen einer alten Geschichte. Mhm. Könntest du ihm nicht das Paket in die Hütte bringen? Ich muss bald eine Rast einlegen. Das kann ich auch bei diesem Bettler tun. Nach kurzer Zeit erreichten wir eine kleine Lichtung, an deren Rand ich eine niedrige, länglich gebaute Hütte gewartet. Dort wohnt der Bettler Saban. Sie war ganz roh aus Steinen errichtet und schindelähnlich mit gespaltenem Holz gedeckt. Also gut, gib mir die Sache. Ich werde hier kurz rasten. Ja. Er reichte mir ein kleines Paket herüber, das er am Sattel festgebunden hatte. Sage ihm, die Gaben schickt der Färber Boschak. Ich reite einstweilen langsam weiter. Immer am Bache dahin. Du kannst mich, wenn du mir dann folgst. Gar nichts verfehlen! Ich ritt also zu der Hütte hin und stieg vor der größeren Öffnung, in welcher sich gar keine Türe befand, vom Pferde, band es aber nicht an, um nötigenfalls sofort aufsitzen und davonreiten zu können. Das Innere der Hütte bildete einen einzigen Raum, welcher so niedrig war, dass ich mit dem Kopfe fast an die Decke stieß. Ich sah einen geschwärzten Stein, welcher jedenfalls als Herd diente, mehrere entfleischte Ochsen- und Pferdeköpfe, welche wohl die Sessel bildeten, und in der linken hinteren Ecke ein aus Laub bestehendes Lager, auf welchem eine bewegungslose menschliche Gestalt lag. Günenisayile Osse. Guten Tag. Nee, ist das Sultanum. Was befehlen Sie, mein Herr? Bist du der Bettler Saban? Zu Befehl, mein Herr. Kennst du den Färber Boscha? Dieser Mensch sah wirklich sehr krank und elend aus. Jawohl, mein Herr. Seine Augen waren begierig auf das Paket gerichtet, welches ich in der Hand hielt. Er sendet dir Wein und Backwaren. Bei diesen Worten kniete ich mitleidig an seinem Lager nieder, um das mit Bast umwickelte Paket zu öffnen. Oh Herr, wie gut du bist. Seine Augen waren flammend auf mich gerichtet. War das wirklich Hunger oder war es etwas anderes, für mich Gefährliches? Ich hatte keine Zeit, diesen Gedanken auszudenken. Hinter mir gab es ein Geräusch und ich erhielt einen fürchterlichen Schlag auf den Kopf. Ich war gestorben. Ich besaß keinen Körper mehr. Ich war nur Seele, nur Geist. Ich sank nach und nach tiefer. Ich erinnerte mich, dass ich zuletzt eine weite Reise unternommen hatte. Zuletzt war ich in einer steinernen Hütte auf einer Vorhöhe des Planina-Gebirges erschlagen worden. Die Mörder hatten mich gefesselt, trotzdem ich eine Leiche war, und mich auf das Lager geworfen, auf welchem vorher der Bettler gelegen hat. Ich hörte sie sprechen. Ich wollte sie auch sehen, aber ich konnte die Augen nicht öffnen und konnte mich auch nicht bewegen. Sieh nach, ob er wirklich tot ist. Eine Hand legte sich auf mein Gesicht und blieb da eine Weile prüfend liegen. Kalt wie der Tod. Sie roch wie Schusterpech und saure Milch. Wer hat ihn getötet? Blagoi dort. Er hat ihn mit dem Gewehrkolben erschlagen. Ich fühlte mein Blut nach den Schläfen steigen. Ich ballte die Fäuste. Ich presste den Atem in die Lungen zurück, als ob ich mich freiwillig ersticken wollte. Da ging es wie ein gewaltiger Ruck durch meinen Körper. Ich konnte die Arme bewegen, die Beine, den Nacken und Gott sei Dank auch die Augenlider. Ich schielte hinüber nach dem Feuer. Dort saßen 8 Männer, welche mit ihren Messern das Fleisch von den Knochen eines Schafes lösten und in großen Stücken zwischen die Zähne steckten. Unter ihnen befand sich ein sehr dicker Mann und neben ihm hockte der ehrenwerte Urian, welcher sich mir als Führer nach Kabasch angeboten hatte. Der Dicke war der Färber Boschak. Ihm gegenüber, das musste der Waffenschmied Desselim aus Ismilan sein, der Schwager des Schutt. Denn dieses Gewehr ist nichts als ein Spielzeug. Hier ist der Schaft. Da der Kolben, dazwischen eine eiserne Kugel mit vielen Löchern. Wer kommt da? Ein Fremder. Ein kleiner Kerl, den ich noch nie gesehen habe. Dein Tag sei gesegnet. Dein Tag sei beglückt. Wer bist du? Ein Reisender aus der Ferne. Wie kam mein kleiner Hatschi Halef hierher? Auf alle Fälle musste er annehmen, dass ich hier abgestiegen sei, denn er sah ja mein Pferd draußen stehen. Und ebenso musste er erkennen, dass man mich feindselig behandelt hatte. Der Bettler hatte nämlich mein Bowie-Messer in der Hand. Der Ismilaner war aufgestanden. Er schob den Bettler beiseite und trat an den Eingang. Das sehe ich, Fremdling. Du hast die Kopje. Siehst du nicht, dass ich es auch trage? Ich sehe es. Wir sind also Freunde. Sei willkommen. Obgleich du in ein Haus der Trauer kommst. Um wen trauert ihr? Um einen Verwandten des Herrn dieser Hütte. Er starb in voriger Nacht an einem Schlaganfall. Seine Leiche liegt da in der Ecke. Und wir sind versammelt, um die Gebete zu verrichten. Allah gebe ihm die Freuden des Paradieses. Welch ein schönes Pferd. Wem gehört dieser Rappe? Ja. So bist du zu beneiden. Dies ist der Tote? Ja. Erlaubt, dass ich ihm seine Ehre gebe. Er trat jetzt, ohne gehindert zu werden, herbei und kniete wie zum Gebete neben mir nieder, den Rücken gegen die anderen gewendet. Ich lebe. Dieser Tote ist ja gefesselt. Man fesselt ja nicht einmal die Leiche eines Feindes. Ein Toter kann keinem mehr schaden. Ihr müsst ihm die Hände falten und sein Gesicht in die Richtung nach Mekka legen. Weißt du nicht, dass man sich verunreinigt, wenn man eine Leiche berührt? Ihr braucht den Toten gar nicht zu berühren. Schneidet die Fesseln mit einem Messer in zwei und fasst ihn mit einem Tuche an. Bis der Serm seine Seele besorgt. Hier habe ich mein Taschentuch. Soll ich es für euch tun? Mach, was du willst. Halef zog sein Messer. 2 Schnitte, meine Hände und Füße waren frei. Jetzt ist meine Seele befriedigt und ich kann meine Mahlzeit halten. Er setzte sich zu den anderen, um das Feuer um sein Mahl zu verzehren. Ich bin der Waffenschmied Desselim aus Ismilan. Das ist der Färber Boschak, der auch Bäcker ist. Dieser dort heißt Murat. Und alle die anderen hier sind Bauern aus Kabasch. Meine Heimat ist Kurdistan. Ich bin ein Bärenjäger. Warum lacht ihr? In der Nähe einer Leiche geziemt es den wahren Gläubigen, den tiefsten Ernst zu zeigen. Du, ein Bärenjäger. Du bist ja fast ein Zwerg. Der Bär würde dich verschlingen, sobald er dich erblickte. Aber satt wäre er doch noch nicht. Meine Kugel würde ihn fressen, nicht aber er mich. Ist die Bärenjagd deine Profession? Ja, ich hatte 2 Tanten, welche ich sehr liebte. Die eine war meine Vatersschwester und die andere meine Mutterschwester. Ein Bär fraß sie alle beide. Da schwor ich den Bären Rache und bin ausgezogen, sie zu töten, wo ich sie nur treffe. Hast du denn schon einen getötet? Ja, viele. Meine Kugel geht niemals. Oh, bist du denn ein so großer Schütze? Man sagt es von mir. Ich kenne alle Arten von Gewehren und treffe mit jedem mein Ziel. Du willst alle Arten von Gewehren kennen? Kennst du denn dieses hier? Oh, sehr gut. Es ist ein Repetiergewehr aus Amerika. Man kann mehrere Male ohne zu laden damit schießen. Wie oft? 25 Mal. Es wird Henry-Stutzen genannt. Soll ich es euch zeigen? Ja, zeig es uns. Dann kommt heraus. Ich will euch zeigen, wie mit diesem Gewehr geschossen wird. Wir suchen ein Ziel aus und werden es 10 Mal nacheinander treffen. Ich hörte, wie ihre Schritte sich entfernten. Dort lagen meine Kleider, das Messer, welches der Bettler wieder hingelegt hatte, die Patronen, die Uhr, die Brieftasche, das Portemonnaie, alles, alles beisammen. Und daneben hatte man die Büchse an die Mauer gelegt. Es lag mir zwar wie Blei in den Gliedern, aber ich hatte keine Zeit, das zu beachten. Ich sprang auf und fuhr schnell in die Kleider, steckte alles wieder zu mir und griff nach der Büchse. Halef schoss in solchen Pausen, dass ich bereits bei dem fünften Schusse fertig war. Das genügt. Gehen wir wieder hinein. Zehn. Du hast ja erst 6-mal geschossen. Das ist genug. Ihr habt gesehen, dass ich das Ziel mit jedem Schusse traf. Wir wollen die Kugeln nicht verschwenden. Ich werde sie vielleicht notwendiger brauchen. Wozu denn? Um sie euch durch den Kopf zu jagen, ihr Halunken. Der Augenblick des Handelns war gekommen. Wir beide gegen diese Übermacht? Aber der tapfere Kleine verriet keine Spur von Sorge oder gar Angst. Sie hatten ihre Gewehre in der Hütte gelassen und konnten also nur mit den Messern Widerstand leisten. Spaß? Wer sagt euch, dass ich nur Spaß mache? Seht einmal dort hinüber. Er zeigte nach dem der Hütte gegenüberliegenden Rande der Lichtung. Dort standen in einiger Entfernung voneinander Osko der Montenegriner und Omar Ben Zadek mit schussfertig an die Wangen gelegten Gewehren. Was wollen Sie von uns? Sie wollen die Leiche, welche dort in der Hütte liegt. Der Tod ist nicht ein Verwandter dieses Bettlers, sondern er ist unser Anführer und Freund. Er ist ein noch viel besserer Schütze und Krieger als ich. Er ist unverwundbar. Und selbst wenn er getötet würde, so käme seine Seele in die Leiche zurück. Wenn ihr dies nicht glaubt, so blickt nach der Hütte hin. Sie wandten sich nach der angegebenen Richtung. Dort stand ich jetzt unter dem Eingange mit erhobenem Gewehr. Sie erschrak. Osko aber und Oma ließen einen Ruf der Freude hören. Ich bin unschuldig. Ich trat schnell zurück, um mich der Gewehre dieser Leute zu bemächtigen. Ich raffte sie zusammen und trug sie nach der Ecke. Die, welche im Begriffe waren, die Hütte zu betreten, stellten sich mir entgegen. Der Vorderste war jener Murat. Ich rannte ihm den Büchsenlauf an den Leib, dass er mit einem Schmerzensschrei zurücktaumelte, schlug dem Nächsten die Faust ins Gesicht und stand draußen. Das war das Werk von nur 3 Sekunden gewesen. Aber schon jagte Desselim über die Lichtung dahin, auf meinem Rachen und meinen Henry-Stutzen in der Hand schwingen. Ein Maulesel, das Pferd Halefs und das des Desselim standen da. Des letzteren Pferd schien das frischeste zu sein. Ich sprang auf, stieß dem Tiere die Sporen ein, dass es mit allen Vieren in die Luft ging, riss es herum und galoppierte dem Diebe nach. Er hatte die Richtung nach Kabasch genommen. Ich konnte ihn nicht sehen. Die Spur führte durch den Wald. Dann hörte ich Hufschlag hinter mir. Ich drehte mich um und erblickte Halef, welcher im sausenden Galopp mir nachkam. Wie konnte das geschehen? Die Bäume traten mehr und mehr zurück und endlich jagten wir ein freies Feld hinaus, welches ungehinderte Aussicht gewährte. Wir befanden uns auf der Höhe. Unten lag ein Dorf, jedenfalls Kabasch, ungefähr eine halbe Wegstunde entfernt. Von links kam ein breiter Bach, der sich hinter dem Dorfe mit dem Flüsschen Zülpli vereinigte. Oberhalb dieser Vereinigung gab es eine Holzbrücke. Mein Tier war zu schwerfällig. Ich musste zu einer Grausamkeit greifen. Ich zog das Messer und stach das Pferd vielleicht einen Zoll tief in den Hals. Es stöhnte laut auf und tat sein Allermöglichstes. Es flog, es stürmte blind vorwärts, immer geradeaus. Und da von einem Weg hier keine Rede war, so hatte ich meine liebe Not, einen Sturz zu verhüten, welcher gefährlich werden konnte. Ich versetzte meinem Pferd einen zweiten Stich. Er befand sich vielleicht 50 Pferdelängen vor mir und trieb den Rappen mit dem Sporn an, was dieser nicht gewohnt war. Rie bäumte auf und verweigerte den Gehorsam. Aber der Ismailaner schlug ihn mit dem Gewehr auf den Kopf, dass er laut aufwiehernd wieder vorwärts schoss, ich natürlich hinterdrein. Der Rappe griff mächtig auf. Die Entfernung zwischen uns begann zu wachsen. Es war augenscheinlich, dass der geängstigte Reiter über den Bach setzen wollte, das letzte Mittel zu entkommen. Gelang ihm der kühne Sprung, so war mir mein Rappe verloren, wenn ich nicht noch zur Büchse griff. Ich nahm sie auf und legte an. So brausten wir vorwärts. Im Augenblick, in welchem der Ismailaner drüben glücklich ankäme, wollte ich folgen. Noch 5, 4, 3 Pferdelängen war er vom Ufer entfernt. Reh griff mit den Hinterhufen vor die Vorderhufe und schoss in einem hocheleganten, weiten Bogen hinüber. Der Reiter verlor Bügel und Sattel, schlug mit fürchterlicher Gewalt zur Erde nieder und blieb da unbeweglich liegen. Ich hatte keine Zeit mehr, mein Pferd zu zügeln. Es befand sich im rasenden Lauf. Es hatte eine schlechte Schulung, war aufgeregt und wäre mir doch in den Bach gerannt, um Hals und Beine zu brechen. Ein lauter, aufmunterter Zuruf von mir. Es machte den Sprung, gelangte zwar hinüber, stolperte aber und überschlug sich. Allah! Ilallah! Sidi! Lebst du noch? Oder bist du tot? Sei nicht dumm! Dem Propheten sei Dank. Er hält mich für dumm. Er ist also noch nicht tot. Nein! Ich bin nur tüchtig hier aufgeschlagen. Dort steht Rie. Ich werde ihn holen. Lass ihn stehen. Wir müssen vor allen Dingen hier nach dem Reiter sehen. Ich wollte, er hätte das Genick gebrochen. Das wollen wir nicht wünschen. Warum nicht? Er ist ein Räuber und Pferdedieb. Aber doch ein Mensch. Er rührt sich nicht. Die Besinnung ist von ihm gewichen. Vielleicht ist nicht nur die Besinnung, sondern seine ganze Seele von ihm gewichen. Sie möge in die Jehenem fahren und mit dem Teufel Brüderschaft reden. Ich kniete neben Desilim nieder und untersuchte ihn. Nun? Siehst du, wo seine Seele steckt? Sie ist nicht mehr bei ihm. Er hat wirklich das Genick gebrochen. Nimm sie herab. Er zeigte nach der Kopfbedeckung des Waffenschmiedes. Die Kopfsche. Du hast recht. Daran hätte ich nicht gedacht. Und doch ist dies so notwendig. Wer weiß, ob ich dich hätte retten können, wenn ich den Knopf nicht gehabt hätte. Von wem hast du ihn? Von dem Mann in Bukoye. Als du wegrittest, kam er damit angelaufen. Ich hatte ihm allerdings eine erhebliche Summe dafür zu zahlen. Das hast du gut gemacht, Halle. Wir ritten nun schnell in das Dorf hinein. Und ich veranlasste unter Zuhilfenahme meines Büyoruldu, welcher das Siegel des Großherrn trug, den örtlichen Kaya dafür zu sorgen, dass Desilims Tod seinen Anverwandten gemeldet wurde, damit sie kommen würden, um ihn zu begraben. Auch das Pferd des Toten und alles, was er bei sich trüge, solle man den Anverwandten übergeben. All das Weitere ging mich ja gar nichts an. Ich bestieg den Rappen, den ich fast auf eine so schmähliche Weise verloren hätte. Dann machten wir uns auf den Weg zurück zur Hütte des Bettlers. Du kamst zur rechten Zeit, mein lieber Halle. Ja, ich sah die Lichtung mit der Hütte. Ich sah deinen Rieh und noch einige andere Pferde. Du befandest dich also in der Hütte mitten unter den Feinden. Darum versteckte ich Osko und Omar zwischen den Bäumen und sagte ihnen, was sie tun sollten. Ich steckte den Knopf an und dann ritt ich allein nach der Hütte. Es war sehr vorsichtig und auch sehr mutig von dir. Du hast bewiesen, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wirst du nur noch einmal sagen, dass ich unklug bin? Nein. Du bist ein Ausbund von Weisheit. Oh, Effendi, du bist mein Lehrer und mein Freund. Was dann geschah, das weißt du. Wir waren unterdessen in den Wald gekommen und befanden uns in kurzer Zeit in der Nähe der Lichtung. Die Pferde standen noch vor der Hütte. Aus dem Fenster ragten zwei Flintenläufe hervor. Die Insassen des Gebäudes hatten sich also in Verteidigungszustand gesetzt. Hier, wir sind hier. Das Belagerungskorps, bestehend aus Osko und Omar, lag mit angelegten Gewehren hinter Bäumen verborgen. Ist einer entkommen? Ja. Einer. Wer war's? Der, den die anderen Saban nennen. Habt ihr geschossen? Fünfmal. Und die Männer da drüben? Auch. Dreimal. Sie haben aber nicht getroffen. Sie können nicht heraus und wir nicht hinein. Was tun wir jetzt, Sidi? Ihr Anführer ist tot. Diese Männer in der Hütte sind gewiss ganz unwichtige Bandenmitglieder. Können uns also nicht schaden. Gefährlich werden aber kann uns der entflohene Bettler. Jedenfalls will er die Anverwandten des Desilims gegen uns aufhetzen. Oh, wir reiten auf direktem Wege nach Melnik und kommen ihm so vielleicht zuvor. Sidi, du willst doch nicht etwa jetzt reiten? Es ist Abend schwarzer Nacht. Wir werden uns verirren. Ich hoffe, dass wir nicht vom Wege abkommen. Wir werden uns den Hals brechen in dieser Finsternis. Es war eine dunkle Nacht, gerade so finster wie die vorige. Nur wenige Sterne blinzelten matt am Firmament. Erst jetzt sah ich ein, dass es ein kühnes Unterfangen von mir war, in solcher Nacht in so unbekannter Gegend zu reiten. Wir kamen aber unbeschadet voran und, um ein langes kurz zu machen, 6 Tage später erreichten wir gegen Abend endlich Melnik. Wir suchten uns eine Herberge, fanden aber sämtliche Häuser schon besetzt. Da trat ein Mann auf uns zu. Ihr sucht wohl einen Ort, an welchem ihr übernachten könnt? Ja, weißt du vielleicht einen? Ihr tragt die Kopfsche. Also seid Brüder. Mein Herr wird euch bei sich aufnehmen. Er ist Fuhrmann und wohnt nicht den weit von hier. Kommt mit. Er schritt voran und wir folgten ihm. Am Eingang der Stadt. Da stand er und schien auf irgendjemand zu warten. Er führte uns an ein Haus, welches einen so breiten und hohen Eingang hatte, dass wir gleich in den Hof reiten konnten. Männer, welche die Kopfsche besitzen, sind meinem Herrn stets willkommen. So ist er auch ein Bruder? Ja, da kommt er. Es kam ein kleiner, dicker Kerl in den Hof, welcher nicht den allerbesten Eindruck auf mich machte. Er schielte. Zwar bin ich keineswegs gegen Leute, welche an diesem Naturfehler leiden, voreingenommen. Aber der Mann hatte einen schleichenden, katzenartigen Gang und eckig gebogene Kinnbacken. Und ich habe stets gefunden, dass solche Personen einen falschen Charakter besitzen. Wen bringst du da? Es sind Freunde. Sie besitzen die Kopfsche und fanden keinen Platz in den Harz. Du glaubst doch, dass sie hier bleiben. Sie sind mir willkommen. Ah, du hast ein sehr gutes Pferd. Verkaufst du es? Nein. Das ist schade. Welche Geschäfte machst du hier? Ich möchte Getreide kaufen. Es gibt einen Getreidehändler hier. Er heißt Glava und wird dich gut bedienen. Denn er ist auch ein Bruder. Ah, wohnt er weit von hier? In der anderen Straße. Ich kenne ihn gut. Er ist sehr beschäftigt. Heute wirst du nicht bei ihm ankommen. Er hat wohl viele Gäste bei sich. Noch keinen. Aber er erwartet Gäste. Desilim aus Ismilan will auch kommen. Kennst du diesen Mann vielleicht? Ja, er ist auch ein Bruder. Na gut. Schafft eure Pferde in den Stall. Der Stall war lang und hatte 2 Abteilungen. In der einen Abteilung standen mehrere Ochsen. Die andere war leer und wurde uns angewiesen. Ich werde euch Heu holen! Der Knecht stieg eine schmale Stiege empor. Wir versorgten unsere Tiere und begaben uns dann in die Stadt, um einen Rundgang durch dieselbe zu machen. Es herrschte ein überaus reges Leben, aber zu vergleichen ist so ein Markt doch nicht mit einem deutschen Jahrmarkt. Als wir in das Haus des Fuhrmannes zurückkehrten, hörten wir, der Knecht sei gestürzt und habe sich so beschädigt, dass man nach dem Arzt geschickt habe. Ich ging, weil ich sehen wollte, wie unsere Pferde untergebracht waren, über den Hof in den Stall. Als ich dort eintrat, sah ich die Pferde ohne Aufsicht. Osko und Omar waren fortgegangen. Reh drehte mir den Kopf zu, wieherte auf und schnaubte dann in einer Weise, wie ich es noch nie an ihm bemerkt hatte. Es war bereits ziemlich dunkel in dem Stall, aber ich bemerkte doch, dass das Pferd nur auf dem rechten Hinterhufe stand. Ich hob den linken Huf empor und betastete ihn. Reh schnaubte und zuckte das Bein, als ob er Schmerzen empfände. Er lahmt. Das fehlt uns noch. Wo hat es die Schaden getan? Das werden wir gleich sehen. Ich tastete mit der Fingerspitze und fühlte unter dem Haare eine kleine Erhöhung. Ich schob die Haare beiseite und sah den Kopf einer Stecknadel, welche dem armen Tier am Hufrande in das Leben getrieben war. Eine Nadel? Allah! Wie ist das möglich? Reh merkte, dass ich ihm Hilfe bringen wollte. Ich konnte mich nur des Messers bedienen, um die Nadel zu fassen. Der Rappe hatte sicherlich Schmerzen dabei, aber er hielt vollständig still. Ich werde den Bösewicht entdecken, der es getan hat, und ihm steche ich sie dann in... Reh trat wieder auf. Zu welchem Zweck hat man das Tier lahm gemacht? Das Pferd soll nicht laufen können. Man soll den Reiter verhindern, schnell vorwärts zu kommen. Wir haben viel Zeit verloren. Und es ist also recht gut möglich, dass uns irgendein Bote zuvorgekommen ist. In diesem Fall... Sidi! Eska, bist du da? Es war ziemlich dunkel in dem Stalle. Unter der Stalltüre stand eine alte Frau. Wer ist Eska? Schlecht. Wer ist nicht da? Bist du? Bist du der Christ, der aus Gabasch gekommen ist? Ja. Herr, fliehe. Verlass dieses Haus und diese Stadt. Aber sehr bald, noch heute Nacht. Warum? Es droht dir große Gefahr, dir und den Deinen. Von wem? Welche Gefahr meinst du? Von Glava, dem Getreidehändler. Aber worin diese Gefahr besteht, das weiß ich nicht. Sie wollen es gleich besprechen. Ich soll deinem Wirte sagen, dass er gleich, wenn es ganz dunkel ist, hinüberkommen möge. Hinüber? Zu wem? Zu Glava, meine Herren. Du sagst hinüber. Der Getreidehändler wohnt in der Nähe. Glava wohnt hier nebenan. Sein Hof stößt an diesen Stall. Hier hinter diesen Brettern ist euer Hof? Ja, viel. Ich habe keine Zeit. Ich habe mich zu dir geschlichen und dachte, einen von euch im Stalle zu finden. Aber erblicken darf mich hier niemand. Ich muss sogleich zu dem Fuhrmann. Nur noch einen kleinen Augenblick. Dass wir uns in Gefahr befinden, haben wir bereits geahnt. Du machst diese Ahnung zu gewissen. Aus welchem Grunde aber begibst du dich in die Gefahr, uns zu warnen? Ihr kommt vom Jahrmarkt. Ihr gingt am Haus vorüber. Sie sahen euch und dann nannte dich der eine ein Giaur, ein Christenhund. Ich aber bin auch eine Christin. Und da sagte mir mein Herz, dass ich dich warnen müsse. Du hast meinen Glauben. Ich bin deine Schwester. Ich darf meinen Bruder nicht in der Gefahr umkommen lassen. Das wird dir Gott vergelten. Aber sage, wer ist dieser eine, von dem du sprichst? Das sind ihrer zwei. Sie kamen heute Vormittag von Ismila. Ihren Namen kenne ich nicht. Den einen nannten sie Bettler, aber das ist doch kein Name. Meinst du, dass es Schaban ist? Sehr wahrscheinlich. Und der andere wird wohl der Bruder des Desilim aus Ismilan sein, welcher den Hals gebrochen hat. Hast du vielleicht den Namen Manach el-Barsha oder Barut el-Amasak gehört? Ja, diese beiden waren noch mit einem Dritten, bis heute bei meinem Herrn. Jetzt sind sie fort. Wohin? Das weiß ich nicht. Es kamen die zwei Männer, von denen ich dir gesagt habe. Es wurde heimlich gesprochen und dann ritten die drei fort. Und jetzt wollen sie sich in der Kammer treffen und alles besprechen. Meinst du, dass es unmöglich sei, zu erfahren, was sie beschließen? Das wird schwer sein. Ich habe Matten und Wein in die Kammer schaffen müssen. Dort werden sie ihre Unterredung halten. Die Kammer liegt ganz versteckt. Man muss auf einer alten Treppe hinaufgehen. Warte. Es gibt da oben einen Taubenschlag. Du könntest vielleicht hineinkriechen und alles hören. Es sind seit vielen Jahren keine Tauben drin gewesen. Der Boden besteht aus hölzernen Knüppeln, einer neben den anderen gelegt. Man kann durch die Ritzen in die Kammer hinabblicken und alles hören. Aber es ist sehr schmutzig dort oben. Das darf mich nicht abhalten. Ich werde dich führen. Willst du jetzt gleich hinauf? Wir müssen eilen. Ich muss doch dem Fuhrmann Bescheid von meinem Herrn geben. Halt. Wir entfernen zwei Bretter vom Bretterzaun, den du hinter uns wieder verschließt. Dann gehe zu Osko und Omar. Vielleicht müssen wir die Stadt noch in der Nacht verlassen. Hier ist Geld. Sie sollen Früchte und einiges Geflügel einkaufen, doch so, dass man es nicht bemerkt. Halte du die Pferde gesattelt, ganz so, als ob wir sofort aufbrechen wollten. Doch muss es möglichst unbemerkt bleiben. Ich gehe mit hinauf. Na, das ist unmöglich. Entferne dich nicht von den Pferden. Wir entfernten vorsichtig zwei der morschen Bretter des Zaunes, der die beiden Grundstücke trennte, und kletterten in den angrenzenden Hof. Die Dienerin nahm mich bei der Hand und führte mich zur Leiter. Ohne ein Wort zu sagen, stieg sie mir voran und ich folgte ihr. Oben angekommen, zog sie mich einige Schritte weiter bis zu einer zweiten Leiter, welche aber weniger hoch war. Als wir diese erstiegen hatten, befanden wir uns auf, wie es daheim genannt würde, auf dem Hanebalkenboden des Nebengebäudes. Dort nahm sie mich abermals bei der Hand und zog mich weiter, immer unter dem Dachfirst hin. Wir warteten im Heu. Hier gerade vor uns ist der Taubenschlag und links die Stiege. Ich gehe. Ich hörte sie am Heu zurückklettern. Nimm dich in Acht, damit dir kein Leid geschehe. Dann war es still um mich her. Still und schauerlich finster. hinter mir der Heuboden und vor mir eine dünne Holzwand mit einem offenen Türchen. Genauso groß, dass ich mich mühsam hindurchzwängen konnte. Schmutz gab es in Masse, aber das musste ertragen werden. Ich kroch hinein und zog die Türe hinter mir zu. Ich hatte es mir aber noch nicht ganz bequem gemacht, so begann der hier herrschende Geruch seine Wirkung. Ich merkte, dass kein Mensch hier 2 Minuten bleiben könne, ohne eine ganze Sebastian-Bachsche Fuge herunterzuniesen. 1 Stunde lag ich so bewegungslos. Es versteht sich fast nicht. Unten erschallten Schritte und Stimmen. Man öffnete die Türe. Es wurde Licht und es traten ein der Wirt Lavar, dann der Fuhrmann. Dann folgten Saban, der Bettler, und ein Mann, der Ähnlichkeit nachzuschließen der Bruder Desselims aus Ismilan sein musste. Die beiden anderen Männer hatte ich noch nicht gesehen. Sie trugen die Kopsche, waren also auch Eingeweihte und hatten Physiognomien, welche man am besten mit dem Worte Ohrfeigengesichter bezeichnet. Will in der Ruine von Ostroncha auf uns warten. Um ihn zu finden, sollen wir uns an den alten Möbelheit wenden. Wie wird er wissen, dass wir die Richtigen seien? Baruta Lamassat hat uns das heimliche Wort gesagt. Birsidatsch! Nicht mehr. Nein, das wurde verraten. Es heißt jetzt Birsidatsch. Also beeilt euch. Er muss erfahren, wie wir diese Hunde unschädlich gemacht haben. Wir haben nicht Lust, an die Ewigkeit zu warten. Wer sollte das warten? Ist jemand da? Es war das Vieh. Sidi? Habe ich die Stimme der Katze nicht prächtig nachgeahmt? Mensch, was fällt dir ein? Du bringst dich und mich in die allergrößte Gefahr. Ich hatte Sorge um dich. Du hättest erstmal warten sollen. So, soll ich warten, bis man dich getötet hat? Aber bei mir darf ich bin dein Freund und Beschützer. Ich will nicht euch. Siehst du es? Hörst du es? Aber ich werde sie nicht hören, wenn du weiter plauderst. 2 hören mehr als einer. Ich lausche auch. Ich komme. Nein, nein. Mensch, bist du des Teufels? Voilà. Wie stimmt es hier? Er machte eine hastige Bewegung und wühlte dabei eine ganze Menge von dem Guano. Nimm dich in die Hand. Was? Geh mal zu. Halt dich in die Hand. Ich griff unwillkürlich hinüber, um ihm den Mund zuzuhalten. Der Kleine fasste mich am Arm. Im nächsten Augenblick rasselte es um mich her, als ob das ganze Gebäude zusammenstürzte. Ein entsetzliches Gepolter, eine noch entsetzlichere, dicke Guanenwolke. Um mich herum lautes Schreien, Fluchen, Husten und Niesen. Wir waren mit der Hälfte des Taubenschlages hinabgestürzt. Ein Chaos von Armen, Beinen und herabgefallenen Holzknüppeln. Alles in Bewegung. Ein unbeschreiblicher Lärm von hustenden, niesenden, fluchenden Menschen. Nein, komm fort! Hier! Ich erfasste seine Hand und zog ihn nach der Gegend, in welcher ich die Treppe vermutete. Wir kamen glücklich unten an und sprangen über den Hof hinüber. Nach der Stelle, wo wir die Bretter locker gemacht haben. Lass es da! Ich bring kein Mädchen mehr nach draußen. Es hat dir niemand geheißen, hinaufzugehen! Du hast recht. Ich bin an allem schuld, aber schön war es doch. Ich habe meiner Peitsche Arbeit gegeben. Hinaus aus dem Hof und fort aus der Stadt. Meine Gewehre hingen am Sack. Das Tor des Hauses war offen. Wir reiten nach Westen. Nur erst zur Stadt hinaus. Baruta Lamassad, wir wollten ich doch weiß, nicht wo Baruta Lamassad steckt. Er ist nicht mehr hier. Als wir am Nachmittage von der entgegengesetzten Seite in die Stadt geritten waren, hatte ich nicht geahnt, dass wir Melnik so schnell wieder verlassen würden.